Weinen möchte ich, bitte weinen. Jesu Anblick bricht mein Herz. Selbst die Sonne mag nicht mehr scheinen. Felsen beben gar vor Schmerz. Dort auf jenem Marterhügel leidet Jesus Angst und Not. In dem heißen Trübsalstiegel ist betrübt er bis zum Tod. Möchten Tränen ganz zerfließen, ach wie rinnt sein Blut geschwann. Ströme Blutes sich ergießen, aus der Brust die Liebe heiß. Klaffen stehen die Wunden offen, Fürsten trennt das Gotteslamm. Nicht auf Labung darf es hoffen, hingeschlacht am Kreuzesstamm. O welch Anblick voller Schauer, Jesus, ach, erbarm dich mein. Sieh mein Herz in tiefer Trauer, ich bin schuld an deiner Pein. Ach, wie hab ich dich betrübet, hab verwundet dir das Herz. Wie hast du mich geliebet? Deine Liebe bricht mir das Herz. Nimmer will ich's mehr vergessen. Alles hast du dort vollbracht. Als ich so am Kreuz gesessen, hast du selig mich gemacht. O, ich hab es wohl empfunden, dein Blut macht von Sünden rein. Und durch deine heiligen Wunden geh auch ich zum Himmel ein.